25 Jahr sind wir immer noch für euch da. Zwar passen alte Schirmen um die Hüfte nur sehr schlamm. Die Glatzen noch schnell überpoliert, deswegen haben wir uns nie geniert. Es geht wieder auf Tour mit Gitarren für unser Land. Es geht wieder auf Tour, wir spielen alles an die Wand. Das wäre doch gelacht, Rock'n'Roll spielen wir mit aller Kraft. Kraft und Freude wollen wir euch geben, wir stellen aus dem wahren Leben. Eure Treue macht uns stark, die Parole ist immer nur Spaß. Es geht wieder auf Tour, mit Gitarren für unser Land. Es geht wieder auf Tour, wir spielen alles an die Wand. Es geht wieder auf Tour, mit Gitarren für unser Land. Es geht wieder auf Tour, wir spielen alles an die Wand.